Hier spricht der deutsche Soldatendienst. Wir geben Nachrichten für die Soldaten. Sie hören zunächst die wichtigsten Meldungen in Kurzform. Bolschewistischer Brückenkopf bei Vukovar zerschlagen. Erneutes Aufflammen der Schlacht von Aachen. Vergebliche britische Großangriffe südwestlich Faenza. Papandreou muss die Jahrgänge 1914 bis 1917 gegen die griechischen Bolschewisten mobilisieren. Einzelheiten über den Pakt zwischen de Gaulle und dem Kreml. Die Schlacht von Aachen ist erneut aufgelebt. Nach mehrstündigem Artilleriefeuer versuchte nordamerikanische Verbände unter Ausnutzung ihrer schweren Stöße ostwärts Aachen, auch beiderseits Düren, die Röhr zu erreichen. Südlich Jülich blieben die Nordamerikaner in unserem Sperrfeuer liegen. Wiederholte britische Angriffe bei Faenza wurden von unseren Truppen zerschlagen. De Gaulle hat sich dem Kreml gegenüber verpflichtet, den Bolschewisten jegliche Unterstützung zuteilwerden zu lassen. Auf der Philippineninsel Leyte stehen japanische Truppen in schweren Kämpfen mit nordamerikanischen Verbänden. Ende der Nachrichten.